Die ersten sowjetischen Kommentare zum NATO-Gipfel in Brüssel sind zwar von Enttäuschung gekennzeichnet, bemühen sich aber gleichwohl, die Perspektiven weiterer Abrüstungsschritte nicht zu verschütten. Die Regierungszeitung Izvestia wirft dem Atlantischen Bündnis Einseitigkeit vor und kritisiert vor allem, dass in Brüssel das Prinzip der gleichen Sicherheit nicht beachtet worden sei. Sowohl die amtliche Nachrichtenagentur TASS als auch die Parteizeitung Pravda sprechen von einer propagandistischen Übertreibung der angeblichen Angriffsfähigkeit der Truppen des Warschauer Paktes. Während der Warschauer Pakt bereits im vergangenen Jahr seine Bereitschaft erklärt habe, militärische Ungleichgewichte in Europa abzubauen, so TASS, seien die NATO-Vorschläge gekennzeichnet von dem Willen, die eigene Stärke weiter auszubauen. Es sei unakzeptabel, schreibt der Kommentator, dass ausschließlich der Warschauer Pakt seine Truppen reduzieren solle, während die NATO ihren gegenwärtigen Rüstungsstand beibehalte. Das NATO-Kommuniqué zeige, so die amtliche sowjetische Agentur, dass die Idee der militärischen Überlegenheit noch nicht in allen Hauptstädten der NATO-Staaten ad acta gelegt worden sei. Das Kommuniqué wird von den meisten Kommentatoren als ein Kompromiss dargestellt. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich vorderhand nur darauf einigen können, dass sie sich in wesentlichen Fragen nicht einig seien, heißt es. Vor allem die britische Premierministerin Margaret Thatcher wird wegen ihres Plädoyers für die Modernisierung der Kurzstreckenraketen heftig kritisiert. Es habe dazu schließlich nur Formelkompromisse im Kommuniqué gegeben, schreibt TASS, während eine klare Antwort auf die Vorschläge des Warschauer Paktes wiederum ausgeblieben sei. Anerkennend wird in allen Kommentaren hervorgehoben, dass die NATO das Mittelstreckenabkommen zwischen Washington und Moskau einmütig unterstützt und auch den Verhandlungen der beiden Supermächte über eine 50-prozentige Reduzierung der strategischen Arsenale positiv gegenübersteht. In den sowjetischen Kommentaren wird auch das NATO-Argument zurückgewiesen, die Sowjetunion habe einen geostrategischen Vorteil durch die zusammenhängende Landmasse des Warschauer Paktes, während die NATO amerikanischen Nachschub über den Atlantik heranführen müsse. Allerdings hatte Moskau bereits früher anerkannt, dass die Verteidigungsdoktrinen beider Paktsysteme überprüft werden müssten. Zu diesem Vorschlag, so die Kommentare, habe es in Brüssel ebenfalls keine klare Antwort gegeben. Die ersten Reaktionen der sowjetischen Presse lassen erkennen, dass Moskau trotz einer gewissen Enttäuschung über das Brüsseler Kommuniqué weiter auf den europäischen Abrüstungsprozess setzt, der mit der Erteilung eines Mandates für eine KSZE-Abrüstungskonferenz in Wien beschleunigt werden müsse. Mit einer gemeinsamen Erklärung zur konventionellen Abrüstung haben gestern die 16 NATO-Partner in Brüssel ihr Gipfeltreffen beendet. Die Mitgliedstaaten demonstrierten Einigkeit, unter anderem mit ihrer Forderung an die Warschauer Paktstaaten, das Ungleichgewicht bei den konventionellen Waffen abzubauen. Die Rotterdamer Tageszeitung Allgemein Dagblad ist davon überzeugt, dass die NATO in Brüssel einen wichtigen Verhandlungsprozess begonnen hat. Sie schreibt, mit großer Einmütigkeit haben die 16 Regierungschefs der NATO einen Vorschlag gebilligt, mehr Gleichgewicht in das konventionelle Kräfteverhältnis zwischen Ost und West zu bringen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Sowjetunion diesen Vorschlag mit Jubel aufnimmt. Es geht jedoch um einen Eröffnungszug der NATO und dabei wird, wie es bei schwierigen Verhandlungen üblich ist, der Einsatz hoch angesetzt, in der sicheren Annahme, dass er etwas gesenkt werden muss, heißt es im Allgemeinen Dagblatt. Auch der in Paris erscheinende Le Figaro sieht in der gemeinsamen Erklärung der NATO-Partner einen Erfolg für das Bündnis. Dort ist zu lesen, die erneute Bestätigung der Grundsätze der Atlantischen Allianz ist in einem internationalen Zusammenhang bedeutend, der von unaufhörlichen Initiativen des neuen Kreml bestimmt wird. In dieser Beziehung erscheint die Annahme eines Dokuments über die Grundlage der künftigen Verhandlungen über die konventionellen Streitkräfte wie ein wesentliches politisches Signal, kommentiert Le Figaro. In die Reihen der Befürworter der Brüsseler Abschlusserklärung reiht sich auch die Kopenhagener Berlingske Tidende ein. Das NATO-Gipfeltreffen wurde zu einem deutlichen Zeichen dafür, dass die westliche Verteidigungsallianz in guter Verfassung und immer noch imstande ist, Antworten auf die Herausforderungen zu finden, vor denen ihre Mitglieder stehen. Zur nächsten entscheidenden Phase werden für die Westeuropäer die geplanten Verhandlungen um ein neues konventionelles Gleichgewicht zwischen Warschauer Pakt und NATO. Lange hat hier ein markantes Ungleichgewicht zugunsten des Ostblocks geherrscht. Deshalb war die Feststellung klug, dass nun die konventionelle Abrüstung an der Reihe ist, meint die Berlingske Tidende. Die nach außen hin dokumentierte Einigkeit der 16 NATO-Partner bezeichnet die Mailänder Zeitung Corriere della Sera als vordergründig. Sie entspreche nicht dem tatsächlichen Verlauf der Verhandlungen. Das Blatt kommentiert, die einheitliche Botschaft ist an den Kreml gerichtet und soll der UdSSR die Illusion nehmen, dass sie den Westen spalten kann. Doch wenn Gorbatschow in Brüssel dabei gewesen wäre, hätte er in wenigen Minuten die Brüchigkeit der Reagan'schen Zeremonie erkennen können. Die Tinte der feierlichen Abschlusserklärung war noch nicht trocken und schon gaben Frau Thatcher und Kanzler Kohl divergierende Interpretationen des Kompromisses. Mitterrand versuchte einen unklaren dritten Weg aufzuzeigen und Reagan beschränkte sich darauf, die Früchte einer nur vordergründigen Übereinstimmung zu pflücken. Heute vor genau 3 Jahren wurde Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU gewählt. Dass diese Wahl und dass dieser Mann nachgerade Ungeheuerliches in der Innen- und Außenpolitik in Gang setzen würde, dass der erste Mann in Moskau einmal ein veritabler Medienstar selbst in den USA werden würde und dass sogar Franz Josef Strauß einmal nach Moskau reisen und von dort zurückmelden würde, man könne den Friedensbeteuerungen aus dem Kreml getrost Vertrauen schenken, all das hat vor 3 Jahren bei uns kein Mensch vorhergesehen. Nicht einmal Bundesaußenminister Genscher, wie er heute im Deutschlandfunk bekannte. Wir wussten damals zu wenig von Gorbatschow. Wir wussten, dass Andropow eine Reformpolitik versucht hatte und dass er der Mann von Andropow war. Aber ich glaube, es wäre damals leichtfertig gewesen, Erwartungen in diesem Ausmaß an den neuen Mann zu setzen. Ich habe deshalb mit meinem Urteil über Chancen und Möglichkeiten dieser Politik auch gewartet bis zum Beginn des Jahres 1987, wo ich dann in Davos in einer Rede mich zur gorbatschowschen Politik geäußert habe und den Westen dazu aufgerufen habe, diese geschichtliche Chance, die in dieser Politik liegt, auch für das West-Ost-Verhältnis nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen. Johannes Krotzki in Moskau, haben Glasnost und Perestroika, haben Abrüstungsverträge und Ost-West-Gipfel, hat all das die Sowjetbürger genauso überrascht wie den Rest der Welt? Nun, ich glaube, viele Leute hatten sich darauf eingestellt, es geht der alte Trab weiter, bloß mit einem neuen Mann. Und nun ist das Land auf Trab gebracht worden, und zwar so ungeheuerlich, dass also manch einem hier schwindelig wird. Nicht alle Sowjetbürger sind gleich positiv überrascht. Es gibt auch viele, die sagen, na mein Gott, jetzt hat er erstmal viel Wirbel gemacht. Und es wäre lieber, wenn wir in Frieden unseren alten Trott weitergehen könnten. Überraschung auf jeden Fall aller Orten, aber wie gesagt, nicht nur positive, sondern auch ein bisschen erschreckte, negative Überraschung bei den Leuten, die Opfer der Gorbatschow-Politik geworden sind. Das sind vor allen Dingen viele Leute im mittleren Management, die sich auf ihren bürokratischen Sesseln breit gemacht haben, die nun rausfliegen. Leute, die Druck von oben bekommen, weil es einfach so im Land nicht mehr weitergeht. Von diesen Leuten hört man manches Hässliches über Gorbatschow. Insgesamt eine große Akzeptanz. Man nimmt Gorbatschow ernst und Gorbatschow hat etwas erzeugt, was vor ihm lange wohl nicht gelungen ist. Er hat von den Leuten einen Großteil Vertrauen erworben, was in die Parteiführung sonst schon lange verloren gegangen war. Da sind wir auch gleich schon bei der nächsten Frage, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Trotzdem nochmal gefragt, was hat sich denn wirklich geändert? Und danach natürlich, was wird sich wahrscheinlich noch ändern? Und damit bei dem letzten Teil dieser Frage, wo sind denn auch die Grenzen der Öffnung und des Umbaus? Nun, es hat sich ja konkret nicht nur im außenpolitischen Bereich viel geändert. Es gibt eine Menge neuer Gesetze. Die Leute können private Wirtschaft betreiben in kleinem Ausmaß. Die Kolchosen, die gesamte Landwirtschaft wird mit einem neuen Statut jetzt in diesem März geradezu revolutioniert. Es gibt der Eigeninitiative sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Die Leute haben neue Ausreisemöglichkeiten aus dem Land. Es gibt auch erhöhte Ausreiseziffern, beispielsweise für Sowjetdeutsche oder für Armenier, für andere Nationalitäten, die generell immer wieder emigrieren von hier. Es hat sich in der Kultur natürlich Erhebliches getan, was die Leute vom Klima her betrifft. Wenn sie die Pravda aufschlagen, dann lesen sie nicht das, was sie schon vorher über dieses Land gedacht haben oder was man erwarten konnte. Sie lesen lauter Überraschungen und nicht zuletzt lesen sie in vielen Zeitungen verschiedene Meinungen. Das heißt, die Meinungsvielfalt ist, glaube ich, das Überraschendste für die Leute. Das provoziert auch manche, jetzt mal zu testen, wie weit kann man gehen. Beispielsweise auch Leute, die sich hier an sehr ernsten Themen versuchen, die sagen, bitteschön, wir sind ein Land mit Arbeitslosigkeit, wir sind ein Land, das für die weitere Entwicklung soziale Ungerechtigkeiten in Kauf nehmen muss. Da werden dann auch die Rahmen abgesteckt, nach denen sie fragen, der Sozialismus wird mit Gorbatschow nicht in Frage gestellt, sondern durch diese Politik gestärkt werden. Staatsbesuch des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow in Jugoslawien. Im Parlament in Belgrad sprach Gorbatschow über die strategische Lage im Mittelmeer. Sein Vorschlag, weniger Kriegsschiffe der Supermächte bringen mehr Sicherheit im Mittelmeer. USA, Mittelamerika. Marschbefehl für die im amerikanischen Fort Bragg stationierten US-Truppen. Richtung amerikanischer Hinterhof, Honduras, Mittelamerika. Was der stellvertretende Pressesprecher des Außenamtes, Perfiljew, gestern hier in Moskau verkündete, kam für viele überraschend. Ein Abzug der Truppen aus Afghanistan wird auch dann durchgeführt, wenn in Genf bei den Verhandlungen kein Abkommen zustande kommt. Überraschend nicht so sehr in der Sache, sondern eher im Zeitpunkt. Dennoch am Dienstagabend hieß es in einer Regierungserklärung, der Rückzug wird nur dann beginnen, wenn es in Genf den verhandelnden Parteien gelingt, sich vertraglich zu einigen. Ein Standpunkt, der sich auch heute in der Pravda wiederfindet, die aus einem Gespräch zitiert, das Außenminister Schewardnadze gestern mit seinem syrischen Amtskollegen Al-Shara führte. Andererseits aber hat der Pressesprecher damit gestern jene Linie bestätigt, die auch schon vor dem 15. März der als Stichtag für eine Einigung in Genf immer genannt wurde, angedeutet worden war. Zwar beinhaltete dieses Datum eine Chance, so schnell wie möglich mit dem Abzug zu beginnen, aber dennoch war der sowjetischen Seite natürlich klar, dass ein Verhandlungspartner wie Pakistan nicht kalkulierbar ist. Darum war mehrfach zu hören gewesen, von inoffizieller Seite, der Rückzug werde unabhängig von den Verhandlungen in Genf stattfinden. So hat die Sowjetunion bei den Gesprächen jetzt einen wichtigen Schachzug unternommen, sozusagen das Heft in die Hand genommen. Denn die Schwierigkeiten, die in den letzten Wochen aufgetaucht waren, eskalierten zu unüberbrückbaren Hindernissen. So bestand Islamabad auf die Installation einer Übergangsregierung und auf die Einstellung der Militärhilfe in Kabul. Das erste lehnte der afghanische Regierungschef Najibullah strikt ab. Das zweite, die sowjetische Seite, behält sie sich doch vor, über derartige Entscheidungen selbst zu bestimmen. Als drittes kamen nun auch noch Grenzfragen ins Gespräch, sodass die Wahrscheinlichkeit auf eine baldige Lösung dieser Probleme immer geringer wurde. Für Michail Gorbatschow aber steht bei alledem viel auf dem Spiel. Hat er den Abzug aus Afghanistan doch selbst zu einem Prüfstein seiner Außenpolitik gemacht. Darauf zu warten, dass die Pakistani, die mehrfach in Genf ihre Verhandlungspositionen änderten, zu einem Kompromiss bereit wären, erschien dem Kreml wohl zu ungewiss. Zu lange dauert dieser Krieg, zu viele Soldaten sind gefallen, zu hoch die Kosten, ein militärischer Erfolg unmöglich. Dennoch aber kann sich die Rote Armee nicht einfach aus dem seit 1979 besetzten Land zurückziehen, will Moskau doch auch seinen politischen Einfluss wahren. Einerseits aus militärischen Gründen, andererseits muss Vorsorge getroffen werden gegen die Gefahr einer Islamisierung, die sich auch auf die angrenzenden sowjetischen Republiken ausdehnen könnte. Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, auch hier herrscht der Islam vor. Zudem verhält sich Moskau gegenüber dem Regime des Ayatollah Khomeini vorsichtig, existiert dadurch eine mehrere tausend Kilometer lange Grenze zum Iran. Noch ist nicht bekannt, ob die Entscheidung Moskaus die Verhandlungen in Genf beschleunigen oder verzögern wird. Zumindest ist heute zu hören, dass der pakistanische Außenminister Nourani plötzlich erklärte, die Bildung einer Übergangsregierung sei nicht Vorbedingung für die Unterzeichnung der Dokumente, was wiederum als ein Entgegenkommen der Pakistani interpretiert wird. Dennoch, es ist nicht klar, wann der Abzug der sowjetischen Armee beginnt, wie und in welcher Form. Aber der Kreml hat noch einmal seine Absichten deutlich gemacht. Erst unter Kremlchef Gorbatschow, der jetzt 3 Jahre im Amt ist, war es möglich, das sowjetische Afghanistan-Abenteuer zu beenden. Der blutige Krieg, den das kommunistische Regime in Kabul gegen den afghanischen Widerstand nur mit Hilfe der rund 120.000 Mann starken Roten Armee 7 Jahre durchstehen konnte, kommt der Sowjetführung in jeder Hinsicht zu teuer. Der Rückzug aus Afghanistan zeigt aber auch, dass es auch in der sowjetischen Außenpolitik eine Umgestaltung, also Perestroika, gibt. Diese bezieht sich auch auf das Verhältnis der sowjetischen Führungsmacht zu den anderen sozialistischen Ländern. Ihnen wird jetzt ein eigener Weg in den Sozialismus zugestanden. Das begünstigt die liberalen Kräfte in den Ostblockländern, die, wie in der DDR in Polen und erst jetzt wieder in Ungarn, mit Forderungen nach mehr Demokratie und Freiheit auf die Straße gehen. Es gärt im Ostblock. Dazu der Kommentar von Eduard Neumeier. Es ist ein politisches Paradox, das eine eigene Gesetzmäßigkeit entwickelt. Je mehr die sowjetische Politik der Perestroika auch bei den kommunistischen Völkern ein Echo findet, desto mehr ist sie gefährdet. Und je länger die Sowjetunion oder die anderen kommunistischen Machthaber die Völker gewähren lassen, desto schwieriger wird es, einen Riegel vorzuschieben und den Prozess zu beenden. Perestroika wirkt längst nicht mehr nur in der Sowjetunion, sondern auch in den anderen Staaten des Ostblocks. Nicht gerade täglich, aber doch in einer sich häufenden Zahl kommen die Nachrichten in den Westen, verbreiten sich die Meldungen aber auch in Osteuropa selber, wo sie wiederum zu Ermutigungen werden. Dieser Tage haben in Ungarn mehr als 10.000 Menschen an der oppositionell organisierten Demonstration teilgenommen, mit der des ungarischen Aufstandes von 1848 gegen Wien gedacht wurde. Forderungen wurden erhoben wie 1956, als ebenfalls dieser Jahrestag zum Ausgangspunkt für den späteren Aufstand im Herbst wurde. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit forderten die Ungarn. Wenige Wochen davor wagten sich in Prag über 1.000 Demonstranten auf die Straße. Sie demonstrierten für die im Lande bedrohte katholische Kirche und für Religionsfreiheit. In der Tschechoslowakei verschwinden Priester spurlos oder werden scheußlich verstümmelt, ermordet aufgefunden. In der DDR, wo die politische Führung so wenig wie diejenige Prags Anstalten macht, den sowjetischen Kurs der Perestroika zu übernehmen, in der DDR fühlen sich immer mehr Bürger ermutigt, ihr Problem und das Problem anderer durch Demonstrationen in Kirchen oder nach Gottesdiensten oder bei offiziellen Umzügen auf die Straße zu tragen. Und man weiß, dass die Deutschen die Erfinder des Protestes nicht sind. Polen ist ein Land, in dem wiederum der Protest gegen die Obrigkeit den Menschen ebenso wie das Geschichtsbewusstsein anscheinend in die Wiege gelegt werden. Dort gab es die letzten Demonstrationen vor kurzem aus Anlass der Niederschlagung des Studentenprotestes von 1968. Außerhalb der Sowjetunion gibt es noch zwei kommunistische Staaten, die das Thema Perestroika auf ihre Art zu bewältigen versuchen. Bulgariens Parteichef Schiwkow hat sich gleichsam an die Spitze des Fortschritts gestellt und ist dabei, die sowjetischen Vorstellungen noch zu übertrumpfen. Dass es dabei nicht darum geht, die Macht der Partei zu schwächen, beweist am besten sein Beispiel. Der Mann, der ebenso Stalinist war wie Entstalinisierer, Brezhnevist war wie jetzt Parteigänger Gorbatschows, versteht die Kunst des Überlebens und Lavierens glänzend. Diese Kunst beherrscht auch meisterlich der Rumäne Nicolae Ceausescu, der allerdings zum gegenteiligen Mittel greift. Für ihn ist die Repression, ist die Herrschaft der Sicherheitspolizei das sicherste Mittel, um Perestroika schon im Keim zu ersticken. Die Arbeiterunruhen von Kronstadt waren zwar, wie bei jedem Ausbruch in kommunistischen Staaten normal, mit dem Ruf nach Freiheit verbunden, aber sie waren nicht durch die sowjetische Losung der Perestroika ausgelöst, sondern durch den Hunger, durch das Elend, durch die Not. Der Ruf der Perestroika erreicht die rumänischen Arbeiter kaum und allenfalls indirekt über den westlichen Äther. Haben wir noch die Sowjetunion selber, in der die Abfolge der Unruhen in den Nationalitäten für sich selber spricht. Kasachstan vor über 15 Monaten, die baltischen Staaten seither gleich mehrfach, die Krimtataren, die Armenier, in der Ukraine und in Weißrussland gärt es. Auch in der Moldauischen Republik scheint es Unruhe zu geben. Zwar noch langsam, aber wahrnehmbar. Und überall, ob in der Sowjetunion selber oder im Ostblock, wird zugleich auch die Geschichte lebendig. Die ungarische Demonstration kommt aus historischem Bewusstsein. Die polnische Unruhe lebt ausschließlich daraus und sie bezieht in immer mächtigerem Maße auch die jüngere Geschichte mit ein, die Katyn heißt und symptomatisch für die Frage ist, was aus den Polen wurde, die im Zuge der Zwangsaussiedlung der Polen aus den durch den Hitler-Stalin-Pakt von Moskau besetzten Gebieten verschwanden. Und in der Tschechoslowakei wird auch immer drängender die Frage gestellt, die das Idol jener Zeit Alexander Dubček in einem Interview mit einer kommunistischen italienischen Zeitung vor ein paar Wochen in L'Unità aufgeworfen hat. Wieso war der Einmarsch 1968 nötig? Und in der DDR regt sich Nationalbewusstsein. Die Teilung der Nationen des Landes wird dort als drückend und drängender empfunden als hier. Und auch Balten, oder erst recht die Balten, sehen ihre Nationalität wieder und wieder durch die Sowjetunion verletzt. Alles dies kommt auf unter dem Deckmantel von Perestroika. Es rührt an die Existenz des sowjetischen Imperiums. Und es ist schwer für die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow, alles das unter Kontrolle zu halten, was bei dem Umbau zusammenstürzt. Ist das Ende Zerstörung oder Neuaufbau? Vielleicht wird es darauf nie eine Antwort geben, denn Moskau müsste seinen Charakter, müsste sein Denken wirklich völlig verändert haben, wenn es gegenüber den Zeichen aus dem Lande und aus dem Lager gleichgültig bliebe. Willy Brandt in Moskau, dazu jetzt weitere Informationen von unserem Korrespondenten Hans-Peter Riese. Der Gefahr, die der Welt durch die Nuklearwaffen drohe, so hat Brandt den Generalsekretär verstanden, halte dieser das Gefahrenpotenzial, das sich in den Entwicklungsländern zusammenballt, für die größte Gefährdung des Weltfriedens. Hier haben beide offenbar eine gemeinsame politische Sprache gefunden. Dasselbe kann man wohl beim Thema Rüstungskontrolle feststellen. Er sei sich sicher, so Brandt, dass Gorbatschow und damit die politische Führung der Sowjetunion entschlossen sei, den begonnenen Abrüstungsprozess fortzusetzen. Als Angehöriger einer Oppositionspartei in Bonn kann Brandt nur bedauern, dass die NATO bisher auf die Vorschläge des Warschauer Paktes keine Antwort gefunden hat. Als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale aber kann er immerhin die Hoffnung äußern, dass die verschiedenen Parteien dieser Organisation auf der Sachebene Gesprächserfahrungen und Modelle auch in die Regierungstätigkeit einspeisen können. An der sowjetischen Führung ist der Machtkampf offen ausgebrochen. In beispielloser Weise kritisierte heute die sowjetische Parteizeitung Pravda, ein anderes Zentralorgan der kommunistischen Partei, die Zeitung Sowetskaja Russia. Dieses Blatt hatte den Reformkurs von Kreml-Chef Gorbatschow als Abkehr vom Sozialismus angegriffen. Die Pravda schreibt nun, die Gegner der Perestroika, also der Umgestaltung, wollten zu stalinschen Prinzipien zurückkehren. Korrespondenten in Moskau sehen den für Kaderfragen zuständigen Ligatschow als konservativen Gegenspieler von Parteichef Gorbatschow. Das längste Gespräch, das der sowjetische Generalsekretär je mit einem deutschen Politiker hatte, widmete er dem Ehrenvorsitzenden der SPD, einem Mann also, der sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hat. Dennoch handelten Gorbatschow und Brandt in 4 Stunden einen Themenkatalog ab, der auch einem Regierungschef Ehre gemacht hätte. Willy Brandt heute Nachmittag vor der Presse in Moskau. Ich war doch stark beeindruckt von der Offenheit, der Direktheit dessen, was dargelegt wurde, auch selbstkritische Betrachtung einbezogen, auch das sehr bereitwillige Eingehen auf Fragen, die jemand von der Hause kommt, stellt. Noch vor drei Jahren, als Brandt als einer der ersten westlichen Politiker den gerade gewählten Generalsekretär zum ersten Mal im Kreml getroffen hatte, überwog bei dem Gast deutlich der Skeptizismus. Ein richtiger Funke, so schien es, war zwischen den beiden Männern nicht übergesprungen. Diesmal sind die Gesprächspartner tief in die politische Materie eingedrungen und Gorbatschow wollte offenbar ebenso von der profunden politischen Erfahrung seines Gastes profitieren, wie dieser herauszufinden suchte, wie ernst es der Generalsekretär mit seiner zweiten Revolution wirklich meint. Er habe einen Mann kennengelernt, so Brandt, der sich darüber im Klaren sei, dass man auch in der Politik nichts umsonst bekommt. Aber wenn die Perestroika schon Probleme mit sich bringe, so interpretiert Brandt seinen Gastgeber, dann sei es diesem lieber, sie kämen offen auf den Tisch, als dass sie unter den Teppich gekehrt würden. Neben der Gefahr, die der Welt durch die Nuklearwaffen drohe, so hat Brandt den Generalsekretär verstanden, halte dieser das Gefahrenpotenzial, das sich in den Entwicklungsländern zusammenballt, für die größte Gefährdung des Weltfriedens. Hier haben beide offenbar eine gemeinsame politische Sprache gefunden. Dasselbe kann man wohl beim Thema Rüstungskontrolle feststellen. Er sei sich sicher, so Brandt, dass Gorbatschow und damit die politische Führung der Sowjetunion entschlossen sei, den begonnenen Abrüstungsprozess fortzusetzen. Als Angehöriger einer Oppositionspartei in Bonn kann Brandt nur bedauern, dass die NATO bisher auf die Vorschläge des Warschauer Paktes keine Antwort gefunden hat. Als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale aber kann er immerhin die Hoffnung äußern, dass die verschiedenen Parteien dieser Organisation auf der Sachebene Gesprächserfahrungen und Modelle auch in die Regierungstätigkeit einspeisen können. Neue Beschlüsse zur Zusammenarbeit zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien seien nicht gefasst worden, sagte Brandt vor der Presse. Seinen Präsidiumskollegen in der Sozialistischen Internationale aber wird er empfehlen, das Verhältnis zur Sowjetunion und damit nolens volens zur KPDSU neu zu definieren. Bisher sei es von den Erfahrungen des Stalinismus geprägt worden, sagte Brandt. Und er fügte hinzu, das kann wohl nicht so bleiben. Ab Mitte Mai will die Sowjetunion ihre Soldaten aus Afghanistan abziehen. Bisher hatte Moskau seinen Rückzug von einem Abkommen zwischen Afghanistan und Pakistan abhängig gemacht, die in Genf über eine Art Friedensvertrag verhandeln. Doch die von der Sowjetunion gesetzte Frist für ein solches Abkommen, Michail Gorbatschow hatte den 15. März genannt, ist längst überschritten. Da aber die UdSSR ihr Afghanistan-Abenteuer unbedingt beenden will, hat sie erkennen lassen, dass sie auch ohne ein pakistanisch-afghanisches Abkommen mit dem Abzug ihrer Truppen beginnen will. Dazu passt auch, dass der sowjetische Außenminister Schewardnadze Ostern überraschend in der afghanischen Hauptstadt Kabul verbrachte. Nach eigenen Angaben hat Schewardnadze dort mit Staatschef Najibullah die politischen Möglichkeiten für den Fall durchgesprochen, dass die Genfer Verhandlungen scheitern. Diese sind in der Tat schon seit Wochen festgefahren. Welche Chancen auf eine Einigung noch bestehen und was einem positiven Abschluss der Verhandlungen im Wege steht, darüber mehr von Rainer Burchardt aus Genf. Das Einzige, was man an diesen sich hinschleppenden Genfer-Afghanistan-Verhandlungen bewundern muss, das ist die Ausdauer der Agierenden, vornehmlich des UNO-Vermittlers Diego Cordoves aus Ecuador. Das ist schon mehr als eine Geduldsprobe, auf welche die Unterhändler beider Seiten, einschließlich der Supermächte, den UNO-Diplomaten und sich selbst natürlich auch stellen. Fortschritte lassen sich hier nur erahnen und es ist wohl auch so, was immer die direkten Unterhändler in Genf beschließen, es muss von oben abgesegnet sein. Und das heißt ganz konkret, das letzte Wort sprechen auch hier die Supermächte. Allerdings, Washington und Moskau haben dazu auch eine direkte Legitimation, denn immerhin sollen sie später als Garantiemächte für einen wie auch immer gearteten Afghanistan-Vertrag einstehen. Insofern also ist es unabdingbar, dass Cordoves in ständigem Kontakt mit den USA und den Sowjets bleibt. Und so gesehen kann man hier auch längst nicht mehr von bilateralen Verhandlungen sprechen. Es gilt für den UNO-Diplomaten stets in vier Richtungen zu schauen, denn keineswegs gibt es vollkommene Übereinstimmung zwischen Kabul und Moskau auf der einen und Islamabad und Washington auf der anderen Seite, wenn es um Detailfragen geht. Dabei haben in den letzten Tagen, selbst über Ostern wurde konferiert, vor allem Forderungen der USA und Pakistans hier in Genf für Sand im Getriebe gesorgt. Die USA wollen im Falle des sowjetischen Rückzugs, den Außenminister Shevardnadze auch heute in Kabul noch einmal ausdrücklich angekündigt hat, eine sogenannte Symmetrie der Militärhilfe gewahrt wissen. Zu Deutsch, wenn Moskau das Regime in Kabul unterstützt, so darf dies auch in gleichem Maße von Seiten der USA zugunsten der Widerstandskämpfer geschehen. Hier macht Moskau nicht ganz zu Unrecht völkerrechtliche Einwendungen geltend, denn, so hat gestern der sowjetische Unterhändler Kosyrev klargemacht, es bestehe doch ein Unterschied zwischen Militärhilfe für eine Regierung und Waffenhilfe für Aufständische. Demgegenüber wird von Pakistan und den USA die völkerrechtliche Legitimation des Regimes in Kabul in Frage gestellt, einer Regierung, die doch letztlich nur eine Marionette in der Hand des Kremls sei. Ein weiteres Hindernis ist die Forderung Pakistans nach der Bildung eines Übergangsregimes in Kabul auf möglichst breiter Ebene. Dies wird aus Kabul mit dem Hinweis auf die just heute beginnenden Wahlen konterkariert. Und die direkten Depeschen des afghanischen Staatschefs Najibullah an die Menschenrechtskommission und den Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen sind wohl auch nicht gerade zufällig. Auch so wird versucht, die fraglos schwierigen Verhandlungen zu beeinflussen. Dass Pakistan zudem noch versucht, über einen Afghanistan-Vertrag ein neues Grenzabkommen zu eigenen Gunsten zu erreichen, ist auch nicht gerade förderlich für den Fortgang dieser Gespräche, die jedoch keinesfalls in eine Sackgasse geraten sind. Noch nicht. Vielmehr muss man nach dem heutigen Stand konstatieren, dass noch alles drin ist. Insofern war die Drohung Shevardnadzes, Moskau werde auch ohne Genfer Vertrag die Truppen abziehen, dann jedoch nach eigenem Gutdünken ein durchaus geeignetes Druckmittel, zu einem beiderseitig akzeptablen Abschluss zu gelangen. Man kann noch immer mit Fug und Recht behaupten, dass die direkten Unterhändler Kabuls und Islamabads in Genf kompromissbereit sind. Natürlich weiß auch jede Seite, dass sie nachgeben muss, will sie ernsthaft das Ziel einer umfassenden Friedenslösung in Afghanistan erreichen. An einem dauerhaften Bürgerkrieg in dieser Region ist jedenfalls niemandem gelegen. Auch Pakistan steht unter Druck, denn die mehr als 3 Millionen Flüchtlinge allein in diesem Land belasten den Staat und den Staatshaushalt. Und niemand der Beteiligten will, dass es in Afghanistan nach dem Rückzug der sowjetischen Besatzungstruppen erst richtig losgeht. Das aber wäre bei einem offenen Ausgang der Fall. Die Stabilisierung in dieser Krisenregion wäre dann angesagt. Offener Streit um Reformen in der UdSSR. Offener Schlagabtausch um Reformen in Moskau. Wegen Gorbatschows Reformen heftige Polemik zwischen 2 Moskauer Zeitungen. Offener Richtungsstreit zwischen Parteizeitungen in der Sowjetunion. Das sind heute in einigen bundesdeutschen Tageszeitungen die Schlagzeilen. Mit den beiden sowjetischen Parteizeitungen sind die Pravda und die Sowjetskaja Rossija gemeint. Letztere hatte bereits im März einen äußerst kritischen Artikel veröffentlicht, in dem der Reformkurs Michail Gorbatschows als Abkehr vom Sozialismus bezeichnet wurde. Die Pravda antwortete gestern, dieser Beitrag sei ein Manifest der Gegner Gorbatschows, ein Versuch, zu stalinistischen Prinzipien zurückzukehren. Die westlichen Kommentatoren sind sich einig, im Kreml ist der Machtkampf zwischen Gorbatschow-Anhängern und Reformgegnern voll entbrannt. Hans-Peter Ries in Moskau, haben diese Kommentatoren recht? Also ich muss Ihnen offen sagen, ich habe keine Ahnung, woher diese Kommentatoren ihre Sicherheit beziehen. Ich kann zu diesem Vorgang nur Folgendes sagen. Seit Gorbatschow diese Reformpolitik, seine Perestroika hier in der Sowjetunion in Gang gesetzt hat, hat es einen politischen Streit, eine politische Auseinandersetzung, eine Diskussion darüber gegeben, wie weit diese Reformen gehen dürfen und gehen können. Und es hat von Anfang an Stimmen in den sowjetischen Medien und in der Politik gegeben, die davor gewarnt haben, mit einer solchen Reformpolitik könne sozusagen die Grundlage des Sozialismus, also die Errungenschaften der Oktoberrevolution, in Gefahr geraten. Und es hat immer wieder Antworten des Generalsekretärs selber und derjenigen, die ihn unterstützen, gegeben, die gesagt haben, nein, ganz im Gegenteil, die Fehler, die in der Vergangenheit auch von Stalin gemacht worden sind, diese Fehler haben die Grundlagen des Sozialismus in Gefahr gebracht und gerade deshalb setzen wir ja die Reformpolitik in Gang. Es hat auch in der Vergangenheit, in den vergangenen 3 Jahren, immer wieder heftige Kritik an Gorbatschows Reformpolitik in verschiedenen Zeitungen gegeben und es hat heftige Verteidiger gegeben. Und es ist ja ein Sinn dieser Reformpolitik und ein Ergebnis dieser Reformpolitik, wenn Sie so wollen, dass solche politischen Auseinandersetzungen immer mehr zur Normalität in diesem Lande werden, dass sie offen auf dem Markt ausgetragen werden und nicht mehr nur als Machtkampf hinter geschlossenen Türen. Und wenn Sie mich schon fragen nach diesen Kommentatoren, dann kann ich von Moskau nur zurückgeben, diese Kommentatoren hätten ein ganzes Stück Perestroika wohl an ihrem Schreibtisch sehr, sehr nötig. Diese Kommentatoren ergehen sich auch in vieldeutigen Versuchen, folgenden Umstand zu interpretieren, nämlich dass der Artikel in der Sowjetskaja Rossija bereits im März, die Antwort in der Pravda aber erst gestern, also mit erheblicher Zeitverzögerung erfolgt sind. Haben Sie dafür eine Erklärung oder ist das Kaffeesatzleserei? Nein, dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung. In der Sowjetskaja Rossija, der Artikel, auf den sich das Ganze bezieht, ist ein Leserbrief, jedenfalls formal ist er so gekennzeichnet, ein Leserbrief einer Leningrader Hochschuldozentin. Die Antwort der Pravda ist ein ungezeichneter, ganzseitiger Artikel des Zentralorgans des Zentralkomitees der KPDSU. Traditionsgemäß sind solche ungezeichneten Artikel nicht die Meinung der Pravda-Redakteure, sondern solche Artikel werden vom Herausgeber der Pravda, also vom Apparat des Zentralkomitees, geschrieben und dann veröffentlicht. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine offizielle Antwort der Parteispitze auf die Sowjetskaja Rassia. Dieser Artikel, wenn man ihn liest, ist außerordentlich sorgfältig zusammengestellt, sorgfältig geschrieben und man hat sich offensichtlich mit guten Gründen Zeit gelassen, diese Antwort zu publizieren, um damit gleichsam nicht nur die Sowjetskaja Rassia in die Schranken zu weisen, sondern hiermit auch einen politischen Hinweis auf den Kurs der Partei und der Parteiführung zu geben. Michail Gorbatschow wird nach seinem Gespräch mit Willy Brandt, der zurzeit in Moskau ist, zitiert mit der Äußerung, bei der Reformpolitik seien Fehler gemacht worden. Diese Politik habe sogar bei der Bevölkerung eine Verwirrung der Gemüter, sogar Panik ausgelöst. Das klingt ja nun nicht gerade so, als sei Gorbatschow mit seinem Reformkurs in der Sowjetunion in der Offensive. Ja, aber ich kann immer nur zurückfragen, was verlangt man eigentlich von einem Parteiführer, der eine solche, ich sage es nochmal, Revolution in diesem Land in Gang gesetzt hat? Er hat immer von Anfang an gesagt, es wird bei einem solchen Jahrhundertwerk, das ist jetzt meine Formulierung, an politischen Reformen natürlich nicht geradlinig vorangehen. Es wird dabei Fehler gemacht werden. Wir werden uns korrigieren müssen. Das Neue an dieser Politik ist doch gerade, dass der Generalsekretär sich hinstellen kann und einem ausländischen Besucher sagen kann, Herr Brandt, wir haben gelernt aus den Fehlern, die wir gemacht haben in dem Zuge dieser Reformpolitik. Früher wären solche Fehler nicht mal zugegeben worden und schon gar nicht gegenüber einem ausländischen Gast. Heute ist es so, dass die Politik in der Sowjetunion als ein Prozess begriffen wird, als ein Reformprozess. Und dieser Prozess geht natürlich nicht wie auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg geradewegs und mit der gleichen Geschwindigkeit voran, sondern es wird Rückschläge geben, es wird Diskussionen geben, es wird Fehler geben. Und es ist doch ein Zeichen von politischer Reife, dass der Mann, der das in Gang setzt, nämlich der Generalsekretär der KPDSU, offen darüber redet und sich nur mal und sich sogar selbst korrigiert. Reformer. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat erneut den Kurs seiner Reformpolitik gegen Widerstand im Lande verteidigt. Wie die Parteizeitung Pravda berichtet, sprach Gorbatschow von einer Verwirrung der Gemüter. Es gebe sogar Panik und die Furcht, dass alles einstürze. Unterdessen setzten die sowjetischen Medien die Diskussion über die Gegner der Reformpolitik fort. Nach Darstellung der Moskauer Nachrichten sitzen die Hauptgegner des Reformkurses vor allem in den Spitzen der politischen Führung. Die Anhänger der Reformpolitik Gorbatschows müssten aktiver werden. Aus der Wochenzeitung geht hervor, dass Gegner Gorbatschows in anonymen Flugblättern zum Widerstand gegen die Reformpolitik aufgerufen haben. Mit seinem offiziellen Wagen des Zentralkomitees der KPDSU fuhr Willy Brandt heute Nachmittag zu seinem letzten Termin in Moskau. In der Chkalova Straße im 7. Stock eines grauen Mietshauses besuchte der Friedensnobelpreisträger Brandt seinen Nobelpreiskollegen Andrei Sacharow. Dass dies in einer solchen Form möglich ist, zeigt auch ein Stück Perestroika, Reformpolitik unter Gorbatschow. Auf der Straße fragten wir Sacharow nach dem Gespräch, nach seinen Eindrücken. Hervorragend, ganz hervorragend war sein Kommentar. Und auf die weitere Frage, ob er Antwort von Gorbatschow auf seinen Brief zu den Auseinandersetzungen in Armenien erhalten habe, sagte Sacharow, er wisse, dass der Generalsekretär ihn gelesen habe. Herr Brandt, war das eine Abrundung Ihrer Gespräche hier in Moskau, eine interessante? Ganz sicher. Professor Sacharow denkt seit vielen Jahren über die globalen internationalen Fragen nach. Zu meiner Zeit hat er schon gesagt, wo andere noch nicht so weit waren. Auf einer internationalen Pressekonferenz zum Abschluss seiner Gespräche in Moskau hatte Brandt sich zuvor zuversichtlich über die Aussichten geäußert, dass der Reformprozess in der Sowjetunion weitergehe. Seinen Gesprächspartner Michail Gorbatschow beschrieb Brandt als energiegeladen, aber zugleich außerordentlich gelassen. Hinweise auf Machtauseinandersetzungen im Kreml hatte Brandt offenbar nicht bekommen. Als besonders bemerkenswert stellte Willy Brandt die Entschlossenheit der sowjetischen Führung heraus, den Abrüstungsprozess kontinuierlich fortzusetzen. Und er verwies in diesem Zusammenhang besonders auf die Initiative der Sowjets, für die europäische Abrüstung einen Datenaustausch mit der NATO zu vereinbaren, auf dessen Basis dann verhandelt werden soll. Egon Bahr wird im Auftrag Brandt die Bundesregierung über die Gespräche in Moskau informieren und er sagte vor der Presse, er könne dieser nur dringend anraten, die sowjetische Initiative aufzunehmen und zu unterstützen. Dies wäre dann eine erstklassige Eintrittskarte für den Bundeskanzler bei seinen Gesprächen mit Gorbatschow im Herbst. Willy Brandt erwartet offenbar auch in der Afghanistan-Frage in den allernächsten Tagen eine Bewegung. Ein Abkommen, so sein Eindruck, sei trotz der Schwierigkeiten in Genf in greifbare Nähe gerückt. schon vor 3 Jahren, so Brandt, habe ihm Gorbatschow gesagt, dass die Sowjetunion ihre Truppen aus Afghanistan abziehen wollen. Und seitdem laufe dazu die konkrete politische Planung. Als Ergebnis der ausführlichen Diskussion europäischer Politik mit Gorbatschow wird im Sommer ein Treffen zwischen der SPD und der KPDSU stattfinden, auf dem, wie Brandt sich ausdrückte, die Inneneinrichtung des gemeinsamen Hauses Europa diskutiert werden soll. Ansonsten hält der Ehrenvorsitzende der SPD und Präsident der Sozialistischen Internationale nicht viel von institutionalisierten Parteikontakten zwischen demokratischen Sozialisten und Kommunisten. Das, so Brandt, funktioniere auf der Sach- und Arbeitsebene dort vor allem sehr gut, wo man sich etwas zu sagen habe und hin und wieder auch zur Problemregelung beitragen könne. Doch dafür stehen die Zeichen momentan nicht sehr günstig. Der 15. Mai scheint ein historisches Datum zu werden. An diesem Tag sollen jetzt doch die ersten der rund 120.000 russischen Soldaten aus Afghanistan verschwinden. Die letzten Hindernisse dafür sind jetzt beiseite geräumt. So hieß es zumindest in der gemeinsamen Erklärung, die der sowjetische Parteichef Gorbatschow und der afghanische Präsident Najibullah heute verbreiten ließen. Ein entsprechendes Abkommen könne unverzüglich in Genf unterzeichnet werden, hieß es weiter. Und was passierte in der Schweiz? Business as usual. Geschäftsmäßig wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Zumindest äußerlich verlief auch dieser Tag auf dem Plauschsofa des UNO-Vermittlers Cordobes, genau wie alle anderen vorher. Verschlossene Türen und ein halboffener Chefvermittler, der sich in geheimnisvollen Andeutungen ergeht. Man versucht vergeblich so zu tun, als sei nichts geschehen. Das ist zumindest der Eindruck unseres Genfer Korrespondenten Rainer Burchert. Hier sein Bericht. Seit der heutigen Veröffentlichung des Schlusskommuniqués von Taschkent, nach den Unterredungen des sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow mit dem afghanischen Präsidenten Najibullah und den zeitgleichen Äußerungen des pakistanischen Staatschefs Zia-ul-Haq in Islamabad über eine Einigung der Supermächte über Afghanistan, ist nichts mehr, wie es vorher war. Das Wort vom Durchbruch in Genf macht die Runde und niemand hier hat es bislang dementiert. Mit anderen Worten, nach wochenlangen zähen Ringen zwischen den Pakistani und USA auf der einen und den Afghanern und Sowjets auf der anderen Seite, stets mit dem UNO-Vermittler Cordobes aus Ecuador, sind die Genfer Vertragstexte unterschriftsreif. Jetzt wird nur noch um technische Einzelheiten gefeilscht. Im Wesentlichen hat es in den letzten Tagen immer wieder Probleme zu den Themen weitere Waffenhilfe von den Supermächten, Regelung der Flüchtlingsfrage und Zusammensetzung der ersten Übergangsregierung in Kabul gegeben. Zu allen drei Punkten, dies hat das Schlusskommuniqué von Taschkent belegt und Zia-ul-Haq hat es ausdrücklich bestätigt, in allen drei Punkten ist man sich jetzt einig geworden. Das heißt, beide Supermächte werden nach Inkrafttreten des Abkommens als Garantiemächte einstehen. Sie werden vorläufig, wie lange das ist noch nicht bekannt, aber ihre jeweils Verbündeten mit Waffen und Finanzhilfe versorgen. Die Sowjets also dem Regime in Kabul, die USA, Pakistan bzw. den Mujahedin helfen. Zudem haben Kabul und Moskau sich jetzt bereit erklärt, eine pluralistisch zusammengesetzte Übergangsregierung in Afghanistan zu etablieren, an der auch Oppositionelle beteiligt werden. Das war bislang eines der Haupthindernisse für einen Vertrag. Und schließlich kommt auch der geordneten und nicht diskriminierenden Rückführung der 5 Millionen Flüchtlinge aus Pakistan und dem Iran eine besondere Bedeutung zu. In Genf hatte man wochenlang sich immer wieder an Einzelheiten zu diesen Themen festgebissen, wobei Beobachtern klar war, dass es beiden Seiten stets darum ging, ihr Gesicht zu wahren. Natürlich wollte die Sowjetunion, insbesondere seitdem Gorbatschow am Ruder ist, das für sie leidige Thema Afghanistan beenden, vor allem einen Vietnam-Effekt vermeiden. So verweisen denn auch Diplomaten heute in Genf inoffiziell darauf, dass der Generalsekretär seinen Statthalter in Kabul, Najibullah, unter erheblichen Druck gesetzt haben müsse. Andererseits ist niemandem der Beteiligten daran gelegen, dass, wie es einst der UNO-Beobachter Emma Cora formulierte, es in der Krisenregion nach einem Abzug der Sowjets erst richtig losgeht. Insofern kommt auch der von den USA in Genf signalisierten Bereitschaft, eine Garantierolle mitzuspielen, erhebliche Bedeutung zu. Offiziell gab es heute von den Amerikanern am Verhandlungsort keine Stellungnahme zu dem Durchbruch. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es zum Signal aus Taschkent nicht gekommen wäre, wenn es zwischen Moskau und Washington nicht zuvor enge Abstimmungen gegeben hätte. Und dies ist offenbar beim letzten Treffen zwischen den beiden Außenministern Schulz und Shevardnadze in Washington erfolgt. Der Genfer Vermittler Cordobes, der im Falle eines erfolgreichen Vertragsabschlusses und einer absprachegemäßen Erfüllung des Abkommens ein ernsthafter Anwärter für den nächsten Friedensnobelpreis wäre, äußerte sich in den Nachmittagsstunden zwar noch hinhaltend, jedoch gehört dies wohl auch zur Konferenzdramatik der letzten Stunden. An Unterschriften, wenn nicht heute, so doch in den nächsten Tagen, besteht kein Zweifel mehr. Was ist nun von der heutigen Absichtserklärung zu halten? Was wird aus Afghanistan ohne die russische Präsenz? Was macht Najibullah, wenn er ganz auf sich gestellt wird? Die Zukunft Afghanistans, ein Kommentar von Willi Stoll. Es ist die zynischste der möglichen Lösungen. Der Krieg wird weitergehen, weil die Sowjetunion ihr Gesicht zu wahren sucht und deshalb eine seit langem unhaltbare Stellung noch einmal befestigt.